6. Dialoge üben. Wiederholen Sie nach dem Bitte. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Auch gut. Danke. Auch gut. Danke.